Anmeldungen entgegennehmen. Übung 8. Hören Sie und füllen Sie die Anmeldescheine aus. Ich heiße Heike Rabe. Ich komme aus Deutschland und wohne in Berlin. Mein Name ist Karl Gurski. Ich wohne in Wien, Österreich. Ich heiße Claudia Dürrenmatt. Ich komme aus der Schweiz, aus Bern.